habt dort an. Zieh dran und schnall dich an. Yeah. Hey, mein Freund, rein vorüber den Joint. Hör auf zu parken, gib mir den Joint. Ich will nicht länger warten, ich will am Strip ziehen und frei sein. Wenn du siehst, dass der Joint kommt, kannst du auch bereit sein. Zieh an, Joint und schmeck die Bühne warten, das ist eigene Lust, den sonst keiner hat. Zieh tief in die Lunge, aber noch nicht klar. Also nimm zu schnell ein Headshot, hoffst, dass es klappt. Natürlich, du hast es üblicherweise gern drauf. Alles schön in die Lunge und nicht in den Bauch. Da soll ich nicht hin, sondern in den Kreislauf. Wenn es erfolgreich war, hol mir Muschis und mit Pappe auf. Also komm her, zeig keine Furcht. Hier ist ein Glas von, zieh ein durch. Kopf ist gestoppt, für die Zündung drück ein Knopf. Kräftig dann ziehen, bis du qualmst wie ein Topf. Zünd ihn an und zieh. Erstmal ein paar Runden fahren. Aber das wird sich dir erst später offenbaren. Yeah.